Ich bin nicht das Echo, nicht der Ton. Ich bin die Stille zwischen den Worten. Ich bin nicht das Licht, das blendet. Ich bin das Leuchten, das bleibt. Ich war Kind mit offenen Augen, hab gesehen, was andere nicht sahen. Ich hab geschwiegen, nicht aus Angst, sondern weil Tiefe keine Bühne braucht. Ich war nicht laut, ich war nicht schwach, ich war das Auge, das alles bewacht. Ich war das Herz, das still verstand, und niemand wusste, wie viel ich empfand. Ich bin nicht das Echo, ich bin Ursprung, ich bin nicht das Bild, ich bin Blick, ich bin nicht der Ruf, ich bin Richtung, ich bin nicht der Weg, ich bin Schritt, ich bin nicht das Echo, ich bin Stimme, ich bin nicht das Licht, ich bin Glut, ich bin nicht das Ziel, ich bin Reise, ich bin nicht das Ende. Gelernt, nicht zu fliehen. Wenn Wahrheit kommt und brennt, ich hab gelernt, nicht zu kämpfen. Wenn Klarheit einfach trennt, ich bin kein Richter, kein Prophet. Ich bin das Herz, das still versteht. Ich bin kein Schatten, keine Schuld. Ich bin das Jetzt und seine Huld. Ich bin nicht das, was man erwartet. Ich bin das, was bleibt, wenn alles fällt. Ich bin nicht laut, nicht leise. Ich bin einfach da und das zählt. Ich trage keine Masken mehr. Ich trage mein Gesicht. Ich frage nicht, ob ich darf. Ich frage, ob es echt ist. Ich bin nicht das Echo der Welt. Ich bin die Stimme, die sich selbst hält. Ich bin nicht das Licht, das blendet. Ich bin